Der Tulku, in diesem Falle ist es Hitler, strahlt von einem höheren Machtzentrum aus, das wie eine gewaltige Sonne alle in sich aufnimmt und sie in sein Feuer und in sein Schicksal hineinzieht. Fällt er, dann fallen alle anderen auch, denn er ist ja alle. Die Idee eines kollektiven Karmas findet hier seinen höheren, dramatischen Ausdruck. Der Tulku ist also eine Art Herr des Karmas, der sich verkörpert, um es zu erfüllen. Es ist das, was Jung als das kollektive Unterbewusstsein bezeichnet hat. Hätten die Deutschen den Krieg nicht verloren, dann hätte Jung, wie man mit Sicherheit annehmen kann, jene Theorie der verschiedenen kollektiven Unterbewusstseinszustände, das arische kollektive Unterbewusstsein und das jüdisch-hebräische kollektive Unterbewusstsein, welche er dann zu Fall bringen lassen musste, bis zum Ende und bis zu ihren letzten Konsequenzen ausgearbeitet, indem er sie mit der Esoterik des Kollektivkarmas und vielleicht auch mit der geheimnisvollen Anschauung über die Tulkus in enge Verbindung gebracht hätte. Auch die Rückkehr Hitlers nimmt eine andere, unerwartete Richtung oder Dimension an, wobei man sie als Wiederverkörperung innerhalb des kollektiven Unterbewusstseins einer bestimmten Gruppe auffassen kann, als eine Art Projektion oder Besitzergreifung durch eine höhere Macht. In diesem Sinne hätte er sich also wiederverkörpert. Und es ist möglich, dass seine Erscheinung in einem physischen Körper in Deutschland auch als eine Wiedereinkörperung, als eine Verstofflichung, als ein zeitweises Sichtbarwerden seines Wesens aufzufassen ist, das früher bereits auf Erden gelebt hat, oder als ein Tulku anzusehen ist, der sich eines entsprechend vorbereiteten und tauglichen Körpers bedient. Und zwar des in Braunau am Inn, eines mit magnetischen Kräften geladenen Ortes geborenen Österreichers Adolf Hitler. Dieses Wesen oder dieser Tulku befindet sich nicht andauernd in einem Vehikel dieses Körpers, sondern nur manchmal, von Fall zu Fall, an Höhepunkten, und er bedient sich auch anderer Körper. In diesem Zusammenhang ist der Fall von Jorge González von Marí in Chile bemerkenswert, der bisher noch nie gründlich untersucht oder in diesem Sinne analysiert worden ist. Der Gebrauch der Körper aller Vehikel erfolgt gleichzeitig. Seinen besten Ausdruck findet der Tulku jedoch dort, wo sich die Energiewirbel zusammenballen, in diesem Falle in Hitler. Es mag sich darum handeln oder aber um die Wiederverkörperung eines anderen, alten Wesens aus der Urzeit, einer Persönlichkeit, die schon viele oder einige Male auf Erden weilte, in der ewigen Kreisung, hier oder drüben, als Wiederhörbarwerden einer Tonschwingung, die man schon gehört hat, die ewig ist, die nicht sterben kann und die immer wiederkehrt. Die auf verschiedenen Einweihungen beruhende soziale Gliederung. Es ist gesagt worden, die Templer seien in der Geschichte des Abendlandes die ersten Bankiers gewesen. Von ihnen wurden auf den strategischen Handels- und Pilgerstraßen ihre bewaffneten Bankstützpunkte errichtet. Die Kaufleute und Reisenden brauchten kein Geld mit sich zu führen. Gegen Ausstellung einer Art Bankanweisung oder eines Kreditbriefes bewahrten es die Templer für sie auf und am Ende der Reise, an dem ihrem Reiseziel am nächsten gelegenen, als Gendarmerie-Posten ausgestatteten Bankstützpunkt, wurde es ihnen ausgezahlt. Auf diese Weise entging man der Gefahr, auf den Landstraßen des Mittelalters überfallen und ausgeraubt zu werden. Zinsen wurden nicht erhoben. Der größte Feind der Templer war der Wucher. Wucherer und Geldverleiher, fast immer Juden, wurden unerbittlich verfolgt. Die Streitigkeiten der Templer mit dem altprovenzalischen Lande der Katharer, Occitanien bzw. Oc, wurde dadurch verursacht, dass dessen Feudalherren den Wucherern Schutz gewährten. Wie bereits erwähnt, wurde von den Bauern eine Abgabe von 10%, der sogenannte Zehnte, an die Templer nicht entrichtet. Und auch die Templer zahlten sie nicht an die Landesherren. Wir wissen schon, dass die Hitler-Anhänger der SS den Plan hegten, einen von jeglichen Steuern befreiten Ordensstaat zu gründen, in dem es keinen Geldumlauf gäbe. Die Gemeinschaftsgliederung der Druiden wurde von den Templern mit Wohlwollen betrachtet. Bauern, die das Land bestellten, Arbeiter, die den Stein behauten, die Straßen bauten, Kathedralen und Gebäude errichteten, die sich in Handwerkergenossenschaften zusammenschlossen. Wehrhafte Mönche, welche die Kulturgüter des Landes schützten und die Nahrungsmittel sowie die Reichtümer des Landes verteilten, ohne dafür für sich selbst Nutzen oder Gewinn zu ziehen. Und über allem stand die geistliche Macht der Templer, von der alles kontrolliert und überwacht wurde, wie bei den Druiden. Wir sehen hier wieder das vierblättrige Kleeblatt. Die SS hätte etwas Ähnliches erreichen können. In jeder einzelnen Arbeitsgruppengliederung der Templer und Druiden gab es eine eigene Einweihung. Jede hatte ihre eigenen magischen Gesetze, ihre nicht auf andere übertragbaren Schlüssel, wie es aus den weisen Maßnahmen hervorgeht, die bei der Errichtung von Gebäuden und bei der Feldbestellung getroffen wurden, wo man die einigermaßen vorherzusehenden unsichtbaren Flussläufe in der Erde mit in Betracht zog und für höhere Zwecke regulierte. Die Reste prähistorischen Terrassenbaus geben uns von alledem Kunde. Den im Zeitalter des Kali-Yuga Lebenden, denen, die einer Gesellschaft, einer in Klassen zertrümmerten, atomisierten Civitas angehören und nicht einer eingeweihten Kaste, Varna, ist es unmöglich, die Welt der Kasten der Vergangenheit zu verstehen, welche aufgrund voneinander unterschiedlichen Einweihungen gegliedert waren und die sich gegenseitig weder hassen noch beneiden konnten, weil jede einzelne einem Wissen und einer magischen Durchdringung ihrer Welt entsprach. Der Landwirt besaß seine eigenen Einweihungsgeheimnisse, als deren Walter er sich aus kosmischer Überlieferung fühlte. Das war ebenso der Fall beim Arbeiter, besser gesagt dem Umwandler der Materie, dem Baumeister. Die Einweihungen wurden in tiefen Höhlen, in unterirdischen Welten vermittelt, wo die Erde Mutter ist, weiterhin auch auf dem Sternenwege von Compostela, bei der Einweihung des Wanderers und des Pilgers. Aus den tiefen Höhlen gingen sie hinaus zu den Sternen und schlossen so den Kreis. Es gab auch eine kriegerische Einweihung und die Einweihung des regierenden Königs. Keine war der anderen überlegen, sie ergänzten sich. Die Kathedrale und die Pyramide sind die Höhle, die Mutter, die im Äußerlichen veranschaulicht wird. Der Mensch, der sich befreit und dadurch seine transzendente Männlichkeit wieder erringt, tritt aus der Höhle heraus, verlässt die Mutter und begibt sich, wie Parzival, auf den Weg hin zum Stern, zum Gral. Eingeweihte Mönche sind es, welche die Kathedralen entwerfen. Es ist daher widersinnig zu behaupten, man wolle das alles zertrümmernde Drama des Kali-Yuga, des Proletariers unserer Zeit, der alles hasst und beneidet, weil ihm die Einweihung oder ein höheres Wissen fehlt, wie ja auch dem Bürger, dem Militär und den Regierenden dieser Tage bis in goldene Zeiten hinein verlängern. Nur die Unwissenheit und Unredlichkeit der vom Ungeist des Kali-Yuga befallenen Propagandisten kann eine klassenmäßige, das Ganze zertrümmernde Auslegung auch auf die eingeweihten Steinmetzen beziehen, von denen ein jeder wie ein kosmischer Seher wirkte, ohne Hass und ohne die Bitterkeit von Sklaven, von Proletariern, von mechanischen Teilen der Technologie und einer rationalistischen Epoche. Die Sklaverei wird im Abendland den Völkern aufgezwungen von den Latinern, den Römern, welche die Welt der Kelten zerstörten. Kein Baumeister oder Magier des Steines hätte solche erbärmlichen Wohnsilos und Zementameisenhaufen errichten können, wie man sie heutzutage für die Sklaven des Kali-Yuga erstellt.